Titelseite der Hamburger Zeit diesmal ein riesiges Foto. Zu sehen sind Panzer auf dem Roten Platz in Moskau, darunter der Leitartikel von Theo Sommer über die düsteren Aussichten für die Völker der Sowjetunion nach dem Putsch. Im Inneren des Blattes fragt Helmut Schmidt, der Herausgeber, Chaos oder Diktatur oder beides? In der Datumszeile der Zeit steht Freitag, 23. August, also gestern, aber gedruckt wurde sie schon am Dienstag. Und da war bekanntlich alles noch ganz anders in Moskau, da war der Putsch noch nicht zu Ende. Und wer zu früh kommt, den bestraft halt das Leben. Anders der rheinische Merkur Christian Welt. Auf seinem Titelfoto ein strahlender Boris Jelzin, den Moskowitern zuwinkend. Unter dem Titel Im Sog der Freiheit schreibt Thomas Kielinger: Die Ideologien sind gescheitert. Nach 8 Jahren qualvoller Irrfahrten führte der Kommunismus in der Sowjetunion in dieser Woche ein Lehrstück zur Beendigung aller Lehrstücke auf. Hier traten Regisseure ihres eigenen Untergangs auf den Plan, sowjetische Politiker aus der Mottenkiste des Schreckens, die sich vollkommen in Zeit und Ort des Geschehens geirrt zu haben schienen. Wir schreiben 1991, die Jahre des Stalinismus liegen lange zurück und die Sowjetunion hat 6 Jahre eines demokratischen Frühlings hinter sich, knurrenden Magens gewiss, aber im Besitzanspruch der Freiheit doch stolz geworden wie nie zuvor, unumkehrbar stolz. Dagegen mit Panzern und Dekreten ohne Legitimation vorzugehen, hätte zur Durchsetzung ein Höchstmaß an Terror und Ruchlosigkeit verlangt. Doch ein Höchstmaß erreichten die Putschisten nur in puncto Planlosigkeit und Selbsttäuschung. Daher sie mit Talleyrands Worten wohl am besten zu charakterisieren sind, nicht als Verbrechen, sondern als kolossale Dummheit wird ihr Staatsstreich in die Geschichte eingehen.